Ja. Lol. Also jetzt ziehe ich euch die Passenger im Club-Mix. Ja, ja, ja, die gibt's auch noch in einem so komischen Mix. Wie Gabby vs. Fab oder so, ne? Aber die finde ich wirklich besser. Na egal. Der Hubi hat's gespielt. Und morgen Abend die große Techno Base FM Geburtstagsparty. Mit dem Gollum und dem Gabby und allen weiteren Teammitgliedern von Technobase, Housetime, Hardbase, Quartime, Trendspace, hab ich irgendwann vergessen. Nö! Hui. Oh, the passenger. How he rides, oh the passenger, and he rides and he rides. Looks through his window, what does he see? He sees a sign and hollow sky. He sees the stars come out tonight, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it's just a Hage! Ihr habt die Boxen einfach viel zu laut gemacht, ey. Das geht ja einmal gar nicht hier. Come on it, we got the girls going into the club. You want it, joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it. We got the groove with the music, go show. Ja, man hört dich. Für dich. Jo. Jetzt sei ruhig. Alles klar, Chef. Street Brazil. Well, this here is gonna be called Black Toys. Que hola, gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Black Toys fans and freaks. Toys fans and tweaks. Top, hau rein, ne? Black Toys. Alter, ihr seid so da. Hallo? Du kannst aber auch nichts, wa? Hallo, hallo? Siehst du, geht doch. Du kannst nur nichts. Ich hab doch gar nichts gemacht. Guck mal, Bubi, für ganz doofe, nimmst du das hier. Das ist wie zu Hause. Call it Kaffenofen. Es geht! Komm, hast du uns eigentlich im Sendeplan eingetragen? Braves Mädchen. Hast du auch dieses Lied hier gerade eingetragen? Haben wir eigentlich schon Hallo gesagt, Fab? Da guckst du wie so ein Auto. Alter, das freut mich so voll, ne? Whip, whip, whip, whip, that's what's up. Don't act a fool, girl. Come around and shake that butt. I see that honey buns. That's the night of the jumps. All the fellas freaking out. Hustle makes a million. I know the hoochie smack. The beat goes booty clap. Ladies frontin', yeah, right. That goes from front to back. I got the specialty. Who hollering up for your ass? You call it club fever. I call it Mardi Gras. Genau, hast schön gemacht. Achso, hier, Bubi live in the Mix, ne? Twitter bei mir. Ich hab mal so ein Bild hochgeladen. Ne, Bubi? Schön. Ole, ole. Ne, Bubi. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night.